Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 25. Februar 1791. Vorgestern habe ich vergebens eine Zeile von dir oder deiner Frau erwartet. Lasse mich doch mit ein paar Worten wissen, wie dir's geht. Jetzt nur eine Nachricht und Anfrage. Duke will für die Bibliothek der schönen Wissenschaften dein Porträt unter Schulzes Aufsicht stechen lassen. Schulze ist deshalb bei mir gewesen. Schulze findet Dorschens Zeichnung zu diesem Behufe tauglicher als das Graffsche Bild, da es noch nicht fertig ist. Nach dem Graffschen Bilde, wozu du diesen Sommer noch sitzen könntest, hat er Lust, ein größeres Blatt stechen zu lassen. Du kannst die Sache ignorieren und hast gegen Duke deshalb nicht die mindeste Verbindlichkeit. Zugleich bekommst du ein halbes Dutzend Abdrücke von einem Kupfer, das unter Schulzes Aufsicht gewiss nicht schlecht ausfallen wird. Hast du aber ein Bedenken dabei, so gib mir mit nächster Post Nachricht. Deine Rezension von Bürger habe ich gelesen und bin sehr davon erbaut. Ob es Bürger sein wird, zweifle ich. Zwar hast du seine Künstlereitelkeit geschont, aber die persönliche überwiegt doch gewöhnlich in solchen Fällen. Lebe wohl, viel Grüße von M&D, dein Körner.